Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine offene Sendung, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Meine Telefonnummer kostenfrei für euch 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Elke, und das war Elke. Elke ist nicht da, dafür ist jetzt die Claudia da, hoffe ich zumindest, 25 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Claudia. Claudia. Ja. Du hast mich angerufen. Richtig. Warum? Ich muss gleich sagen, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ist ganz normal. Ich bin auch tierisch durcheinander, weil es hat zwar irgendwas passiert, ist, was ich nicht so toll fand. Also ich fange vorne an, ich habe einen 7,5-jährigen Sohn. Einen 7,5-jährigen Sohn? Ja. Mhm. Und habe seit 6 Jahren einen Freund, beziehungsweise bin verlobt. Mhm. Und also mein Verlobter hat den Sohn als seinen Sohn akzeptiert. Also es ist ja nicht sein leiblicher Sohn. Mhm. Und jetzt habe ich vor 2 Wochen, also der Sohn ist durch eine Affäre entstanden mit dem älteren Mann. Also so 2, 3 Monate war ich irgendwie da mit ihm zusammen und da bin ich jetzt schwanger geworden. Mhm. Und jo. Und jetzt, also wie gesagt, ich bin seit 5 Jahren, 6 Jahren mit dem Freund von mir jetzt zusammen habe vor 2 Wochen jetzt die Eltern von ihm kennengelernt. Von deinem Freund, mit dem du 6 Jahre zusammen bist? Richtig. Ja. Also hast du jetzt erst kennengelernt, mit dem du 6 Jahre mit ihm zusammen bist? Ja, die leben in Kalifornien. Ach so. Und da war das Problem halt immer, wir wollten rüberfliegen oder so, da ging es nicht, weil wir kein Geld hatten, umgekehrt genauso. Mhm. Und jetzt habe ich ein Problem. Inwiefern? Der Vater meines Sohnes ist der Vater meines Freundes. Der Vater deines Kindes? Ja. Ist der Vater deines Freundes? Richtig. Also die Eltern von ihm haben damals in Deutschland gelebt. Und die Affäre, die ich da hatte, ging wie gesagt 2, 3 Monate. Und danach war der Mensch halt nicht mehr auffindbar. Also dein Sohn ist quasi der Bruder von deinem Freund. Richtig. Habe ich auch gesagt. Also ich. Hast du ihn, erzähl die Situation, du hast diese Schwiegereltern in Spee, oder die Schwiegereltern kann man ja fast sagen. Ja. Wo hast du sie getroffen, hier in Deutschland? Also die sind hier rüber geflogen. Wo sind die geflogen? Die sind nach Deutschland geflogen. Ja. Und ja, mein Freund hat die dann vom Flughafen abgeholt, sind wir dann im Bahnhof und ich habe mich dann schon wahnsinnig gefreut drauf. Ja. Mein Kleiner natürlich auch. Ja. Und ja, dann kam erstmal Schwiegermami zur Tür rein, tolle Begrüßung und dann kam der Mann. Zu dir in die Wohnung? Zu euch in die Wohnung? Ja. Und da hast du sofort, du hast ihn sofort erkannt? Ich habe ihn sofort erkannt. Er dich auch? Ich denke mal schon, ja. Also er hat ganz komisch geguckt und war halt irgendwo total ganzen Abend dann. Wie hast du denn reagiert in der ersten Sekunde? Das kann man doch wahrscheinlich gar nicht überspielen, sowas. Nee, ich war nah dran wegzurennen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Mhm. Wie lange waren die groß, ja, diese Leute, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll. Wie lange waren die Elternherrschaften dann bei euch zu Besuch? Also 4 Tage. 4 Tage? Waren da und Freund hat sich halt dann um die gekümmert, hat sich freigenommen gehabt und ich musste halt arbeiten. Und da hat sich auch irgendwo keine Gelegenheit ergeben, irgendwie mit ihm zu reden. Aber es war doch wahrscheinlich eisiges Schweigen zwischen euch in der Luft oder Spannung zumindest. Ja, auf jeden Fall. Also an dem Abend, ich meine, ich hatte Essen gekocht gehabt und ich habe nur noch mal Essen rumgestochert und mein Freund hat natürlich gleich gefragt, was los ist. Und eben, das ist den anderen doch sicher aufgefallen. Ne? Ja, sicherlich, aber ich habe ihm davon gesagt und habe auch, wie gesagt, den Vater nicht darauf ansprechen können. Mhm. Also die sind dann wieder weggereist, ohne dass ein Wort darüber gesprochen wurde? Richtig. Mhm. Wie lange sind die jetzt schon wieder weg? Ja, zwei Wochen. Mhm. Lass uns nochmal die Zeit etwas zurückspulen. Dein Sohn ist 7,5 Jahre alt, sagst du. Du hattest nur eine Affäre mit diesem Mann, mit dem Vater deines Freundes, damals ein paar Monate. Ja. Wusste der denn damals, dass du schwanger bist von ihm? Nein. Hat er denn jetzt mitbekommen, dass das sein Kind ist, welches da rumtobt? Nein, also er hat gefragt, wann, zu welchem Zeitpunkt das auf die Welt gekommen wäre und halt genau die Zeiten gefragt. Ne? Du meinst also, er hat das kombiniert, dass es sein Kind sein könnte? Richtig. Hatte der sich damals eigentlich völlig aus dem Staub gemacht? Hast du den noch gesucht oder war es dir egal? Es war mir zeitweise egal. Mhm. Also ganz am Anfang habe ich ihn noch gesucht. Also wo ich dann wusste, dass ich schwanger bin, dann war er halt verschwunden. Mhm. Habe auch Einwohnermeldeamtsanfragen gemacht, weil ich hatte auch seine Adresse und alles. Mhm. Und ja, dann unbekannt verzogen. Und dann habe ich, das war mir dann egal, weil ich dann auch kurze Zeit später also dann meinen jetzigen Verlobten kennengelernt habe, also den Sohn von ihm. Mhm. Was für eine Version hat eigentlich dein Verlobter über die Entstehung dieses Kindes? Was hast du dem erzählt? So wie es war, dass da ein älterer Mann war, der dann verschwunden ist, irgendwohin. Richtig. Mhm. Richtig. Dem Kind, was hast du dem Kind bisher erzählt? Was habe ich dem Kind bisher erzählt? Also der Junge fragt euch, wer ist denn dein Papa, oder? Ja gut, ich meine, ich habe meinen Verlobten noch in der Schwangerschaft kennengelernt. Und er denkt, das ist sein Vater. Ach so. Also ganz verwickelt alles. Ja. Irgendwann musst du dem Sohn sagen, dass das nicht sein Vater ist, dein Verlobter. Ich bin momentan unterm Tisch, ich bin nerven am Ende. Ich habe mich jetzt von der Arbeit krank schreiben lassen. Ich kriege keinen klaren Gedanken. Nun bist du 6 Jahre mit deinem Verlobten zusammen. Das heißt, du kennst den sehr gut und kannst den einschätzen. Was wäre, wenn du ihm das erzählst? Ich weiß es nicht. Ich meine, du hast ihn ja in dem Sinne nicht betrogen. Es trifft dich ja nicht. Es ist ja einfach nur eine extrem seltsame, unglückliche Verwicklung von den Geschehnissen. Na klar, aber das ist, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich es so sagen würde. Also ich habe jetzt ihn auch schon seit einer Woche jetzt nicht mehr gesehen. Ich habe irgendwelche Ausreden gefunden, um ihn nicht zu treffen. Mhm. Und ja. Irgendwann stellt sich ja sowieso auch die Frage, wie du dich deinem Sohn gegenüber verhältst. Jetzt ist er 7,5, aber irgendwann ist er auch 14, 15 oder 18 Jahre alt und dem wirst du ja auch irgendwann mal die Wahrheit sagen müssen. Richtig. Und jetzt auch gerade, ich bin jetzt momentan, ich weiß nicht, ich möchte die ganze Beziehung jetzt nicht hinschmeißen wegen der ganzen Geschichte, aber ich bin, sag ich mal, in der letzten Woche so fertig, dass ich irgendwo die Hochzeit, weil wir da auch so in Vorbereitung waren und alles Mögliche. Mhm. Wann ist denn die Hochzeit geplant? Februar. Im Februar, das ist alles schon eingetütet. Ja. Und das heißt, da kämen dann die Schwiegereltern auch. Richtig. Natürlich. Eieieiei. Elke. Wie ist die Beziehung zwischen dir und deinem Verlobten? Die ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Also mit dickem Ausrufungszeichen sehr gut. Ja. Mhm. Da musst du es ihm sagen. Plus wie? Bitte. Plus wie? Ich sitze jetzt eine Woche. So hier. Wie du es mir gerade auch gesagt hast. Schön wär's. Ich habe ja schon, kurz nachdem die Eltern weg waren, habe ich ja schon versucht, einen Anfang zu machen, dass da irgendwas mal was war, aber ich habe es nicht über mich gemacht, weil ich habe nicht, weil man nicht schlechtes Gewissen oder so, aber weil ich meine, ich habe ihn ja nicht, wie du schon sagst, nicht betrogen. Nein, dich trifft überhaupt keine Schuld. Das ist einfach. Das ist sein Vater und er ist verheiratet und. Hat dann zwischendurch halt mal, das ist das, was mich wahrscheinlich auch irgendwo fertig macht, noch zwischendurch. Was macht dich fertig? Dass der Mann halt verheiratet ist, und seine Frau damit betrogen hat und jetzt eigentlich. Und man weiß ja auch nicht, welche Beziehung dann dein Verlobter vielleicht entwickelt zu deinem Sohn. Oder auch zum Vater. Oder auch zum Vater, ja, es ist alles, ja. Das ganze Verhältnis dann nicht in dem Sinne zerstören. Ja, ja. Andererseits, Elke, was haben wir? Lass uns mal die Alternativen durchdenken. Claudia, genau. Die Elke war gerade weg, entschuldige bitte. Lass uns mal die Alternativen durchdenken. Die Alternative ist, dass du schweigst, dass du nichts sagst. und du das alleine mit dir herumträgst und du immer verspannter und immer missmutiger wirst, so wie du es jetzt auch schon gewesen bist die letzten zwei Wochen. Richtig. Will ich nicht. Das kannst du doch gar nicht, das hältst du doch gar nicht aus. Das will ich auch nicht, ja. Aber ich finde auch keine Lösung irgendwo, wenn ich ihm sage, kann ich ihn wirklich nicht einschätzen. Also ja, aber es wäre auch keine Lösung, das habe ich gerade so ein bisschen durchgehört, dass du ohne eine Begründung die Beziehung jetzt sausen lässt. Hast du damit schon gespielt, mit dem Gedanken? Nein, also ich habe jetzt gesagt, ich möchte jetzt nicht die Beziehung deswegen über den Berg schmeißen oder so, deswegen nicht. Bloß die Gedanken kamen auf, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin so... Mhm. Klar, man denkt jetzt alles... So durcheinander. Alles. Ich habe jetzt folgende These, Claudia. Wenn eure Beziehung, so wie du es jetzt geschildert hast, in Ordnung ist, sogar sehr gut in Ordnung ist. Mhm. Eine Liebe muss auch die allerextremsten Dinge auffangen und dem Partner helfen, damit zurechtzukommen. Ich sage jetzt mal und verbinde das mit der Hoffnung auch, dass ich recht habe, dass dein Freund dich so sehr liebt, dass er diese schwere Zeit, die du jetzt im Moment durchmachst, gemeinsam mit dir durchmachen wird und dir helfen wird. Weil du ja wirklich keine Schuld trägst. Schlimmer wäre es ja, wenn du das gewusst hättest all die Jahre und hättest ihm das nicht gesagt. Dann würdest du vor einem Berg stehen, der kaum mehr zu überwinden wäre. Aber so, dich hat es ja genauso kalt erwischt, wie es ihn jetzt kalt erwischen wird, wenn du es ihm sagst. Okay. Ich finde, du musst das machen. Es gibt gar keine andere Lösung. Vor allen Dingen, wenn ihr so... Du kannst ja nicht in die Ehe gehen mit diesem Wissen, ohne es ihm gesagt zu haben. Das ist unmöglich. Richtig, ich meine, es kommt vielleicht, ich denke mal, die Eltern haben jetzt auch in kürzester Zeit wieder vor, nach Deutschland zu kommen. Mhm. Das ist auch das schlimmste Problem, was ich ja noch in dem Sinne habe. Dass ja. Ich dann, ich muss es ihm sagen, weil irgendwann kommt sowieso wahrscheinlich raus und ja, dann absolut, ist alles absolut. Zerstört. Genau, und du musst mit deinem Freund, mit deinem Mann eine Ebene jetzt finden, damit ihr gemeinsam mit diesem komplizierten Geflecht umgehen könnt. Auch was eure Stellung jetzt gegenüber den Schwiegereltern angeht. Aber du musst erst klare Verhältnisse mit deinem Freund schaffen. Sag es ihm. Claudia, sag es ihm. Hm. Es gibt keine Alternative und sag es einfach frei raus, wie es ist und weine oder mach, was du willst, aber sag es ihm. Und so schnell wie möglich. Hm. Hm? Das kriege ich nicht fertig. Doch, das kriegst du fertig. Weil ich glaube, dass du es letztendlich auch möchtest. Ja. Schon, also auch irgendwie wieder nicht, weil ich Angst habe, dann alles Mögliche irgendwie zu zerstören. Ja, es wird kompliziert, aber es kann aber auch sein, dass euch das noch mehr miteinander verschweißen wird, weil es eben so schwierig ist, die Situation im Moment. Hm? Claudia, ich möchte, dass du dich bei mir nochmal meldest. Würdest du es tun? Ja. Suche eine gute Gelegenheit und sprich mit deinem Freund. Ja. Und ich kläre das gleich mal in der Redaktion. Vielleicht rufen wir dich nochmal an, damit du nicht endlos wählen musst, bis du hier durchgekommen bist, okay? Mhm. Also ich versuch's, aber ich... Ja. Und wir machen noch was. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen auch nochmal ein paar Worte redest. Jetzt, ja? Da legst du mal auf und der Ferdinand, das ist mein Psychologe heute Nacht, ruft dich gleich auch nochmal an. Mhm. Ja, alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Danke. Wen haben wir jetzt? Wir haben Frank. Und Frank ist 3, haha, schön wär's, nicht 23, 36, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen hier. Ja. Hallo Frank. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, mein Thema ist eigentlich, ich habe ein ungewöhnliches Hobby. Einige würden sagen, das ist wahrscheinlich vielleicht ein bisschen makaber, aber... Sagte er mit ernster Stimme? Ich bin jetzt ganz gespannt, ich habe ein ungewöhnliches Hobby. Ja, ich gehe gerne auf Beerdigung. Und alles, was so mit Beerdigungen zu tun hat, das interessiert mich. Mhm. Darf ich fragen, warum? Ja, also das ist wahrscheinlich... schon damals gekommen, weil 90 ist meine Mutter gestorben, 92 ist mein Vater gestorben. Mhm. Und ich habe dann im Prinzip die ganzen Formalitäten eben zum Beerdigungsinstitut hingehen, versicherungsmäßig abmelden und alles, was da drum herum zugehört, gemacht. Mhm. Und habe dann eigentlich von der Beerdigung selbst nicht viel mitgekriegt. Und ich vermute mal, das ist irgendwie so eine Aufarbeitung für mich, dass ich... Wie, du hast von der Beerdigung selbst nicht mitbekommen? Du warst doch dann bei den Beerdigungen vor Ort und hast das alles begleitet auch, oder nicht? Ja, ich war zwar vor Ort, aber ich war irgendwie geistig immer nicht anwesend. So. Mhm. Ich habe nicht weinen können, ich habe keine Trauerarbeit vorrichten können, gar nichts weiter. Mhm. Ich habe mich im Prinzip, so wie andere das vielleicht machen, sich in Arbeit gestürzt, habe ich mich eben um das Ganze drumherum gekümmert. Und, nun liegt das ja schon relativ lang zurück, ne? Du sagst 1990 und 92? Ja, und gut, ich muss natürlich dazu sagen, ich hatte mir damals schon immer ganz gerne so diese Filme angeguckt, wie Harald und Maud oder Ruhe Sanft GmbH. Die Musik fand ich immer so toll und hab da vielleicht auch irgendwie schon so eine Ader von vornherein drin bekommen. So, jetzt gehst du seit 8 Jahren, gehst du auf Beerdigung, aus Hobby. Ja. Auf wie viel Beerdigung kommst du im Monat? Es ist unterschiedlich, also wie die gerade dicht gedrängt sind. Also ich schaffe am Tag 3, wenn es gut geht, 4. Jeden Tag 3 bis 4 Beerdigungen? Ja. Arbeitest du nicht? Nein, ich habe, also zuerst bin ich noch arbeiten gewesen. Ich habe dann aber meinen Beruf aufgegeben, weil ich habe erst in Schichtdienst gearbeitet, da ging das, da konnte ich alle 14 Tage noch zur Beerdigung hingehen. Und hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht und dann habe ich meinen Job aufgegeben und mache das jetzt nur noch im Prinzip, dass ich da hingehe. Machst du es im Moment hauptberuflich? Von was lebst du denn überhaupt? Ich schnur mich so ein bisschen durch, beziehungsweise tue mir jetzt so ein bisschen Flaschen sammeln, Altmetalle sammeln und tue mir da so ein paar Mark zusammen. Und damit kommst du über die Runden? Hast du eine Wohnung? Nein, ich wohne bei meinem, also das ist eben das Gute, mein Bruder hat ein Eigenheim, da kann ich umsonst wohnen, da kann ich auch umsonst essen und trinken, also. Und die machen das so mit, dass sie dich einfach so durchfüttern, ohne dass du arbeiten gehst? Ja, so mit machen sie es nicht, also sie tun mich dementsprechend in meinem Hobby nicht unterstützen oder so, aber. Wissen die das, dass du immer auf Beerdigungen gehst? Das wissen die, ja. Hm. Aber die machen dir keinen Druck und sagen, hier, pass auf, Rang 36, du bist gesund, ein kräftiger Mann, oder auch nicht kräftig, aber ein gesunder Mann, such dir mal eine Arbeit, das sagen die nicht. Das sagen die schon, also man kriegt das immer wieder zu hören, Mensch, warum machst du nichts und so, aber ich komme damit einfach dann nicht zurecht, weil wenn ich dann auf Arbeit bin, dann zieht es mich irgendwie wieder. Mhm. So, jetzt gehst du am Tag 3 bis 4 Mal auf Beerdigung. Wo hältst du dich bei diesen Beerdigungen auf? Also ich gehe dann immer so ziemlich als Letzter mit rein in die Kapelle und dann setze ich mich auch immer ziemlich weit nach hinten, so ein bisschen abseits. Also ich, so dass ich im Prinzip immer so ein bisschen die Leute auch so beobachten kann. Gehst du dann nachdem die Trauerrede gehalten wurde, auch mit zum Grab? Nein, das mache ich noch nicht so. Hin und wieder, ja, also wenn die Trauergemeinde ziemlich groß ist, ja, dann kann ich da mitgehen, dann falle ich auch nicht so auf. Aber wenn die kleiner ist, dann unterlasse ich das dann doch schon. Also du machst es deshalb, weil du sonst auffallen würdest. Eigentlich würdest du das auch gerne machen. Ja, ich würde schon machen. Wenn dann nicht irgendwie die Konfrontation herkommen könnte, die Frage so, wer bist denn du? Ja. Wo kommst du denn her? Oder ziehst du dich immer entsprechend fein oder festlich oder dunkel auch an zu den Beerdigungen? Ja, also ich habe 3 schwarze Anzüge und dementsprechend dann auch weißes Hemd und wie man eben so zur Beerdigung geht. Wenn du da sitzt in diesen Trauerhallen und es werden Trauerreden gehalten über wildfremde Menschen, die du natürlich nicht kennst, was geht da in dir vor? Dann, also die Trauerrede, es kommt immer drauf an, ob das so ein Pastor oder ein Pfarrer macht oder ob das so ein Redner ist. Wenn das ein Redner ist, dann erfährt man ja auch vieles aus dem Leben von dem Menschen. Und da sind einige bei, die ein hochinteressantes Leben gehabt haben, wenn das so abgeht. Also du hörst dann schon richtig zu, was da vorne gesprochen wird? Ja. Ja. Also ich versuche mich dann irgendwie den Menschen kennenzulernen, inwieweit das noch möglich ist, mit dem Kennenlernen. Gibt es Beerdigungen, die du besonders schön findest, die besonders zelebriert sind, werden? Ja, Also besonders schön finde ich dann immer, wenn sich die Verstorbenen, wenn die zum Grabe hingetragen werden mit dem Sarg und wenn dann vorneweg irgendwie Musik gespielt wird. Mhm. Also ob, sei es nun, ob es ein Geiger ist oder ein Trompeter oder was. Ach so, Live-Musik dann. Ja, ja, genau. Mhm. Das ist, und deren Wunschlied gespielt wird, das ist wunderschön. Das mhm. Hast du auch schon einen Blick dafür, ob da wirklich Leute sitzen, die trauern, oder ob das so eine, ja, so eine formale Beerdigungsgemeinde ist? Ja, das kriegt man ganz, ganz schnell mit. Also es gibt da Leute, die man die Tränen wirklich abnimmt, mhm. und dann welche, die wirklich nur heucheln, weil die Geräusche, die sind natürlich dann sehr, kann man sehr aufnehmen. Und wenn dann getuschelt wird, hier der rechte Kranz, der kommt von uns, mhm. oder was weiß ich, mhm. das ist ein mickriger Kranz, das finde ich dann auch schon ein bisschen schlimm, vor allen Dingen, wenn es dann mhm. Angehörige sind. Ja. Das muss sein. Nun gibt es ja auch sehr kleine Beerdigungen. Gehst du auch in die Trauerhalle, wenn da nur 10 Leute sitzen oder 5 Leute? In die Trauerhalle gehe ich auf alle Fälle mit rein, nur dann gehe ich nicht zum Grab mit. Mhm. Weil, aber in die Trauerhalle auf jeden Fall, auch wenn die Gruppe klein ist. Auch wenn die klein ist, mhm. weil da kann man ja dann immer noch mal so irgendwie sagen, wenn man darauf angesprochen wird, ja, mein Vater ist mit dem irgendwie bekannt gewesen oder ehemaliger mhm. Arbeitskollege oder so, und dann kann du kommst ja auf eine, ich kann das ja gar nicht durchrechnen, wenn du nur pro Tag, sagen wir mal, nur 3 Beerdigungen hast. Du lebst in einer größeren Stadt vermutlich, ne? Wenn, ja. ja. Und wenn du das 8 Jahre machst, ist das ja eine gigantische Zahl. Ja. Hat man dich schon mal angesprochen? Ist das schon mal aufgeflogen, dass du da gar nicht hingehörst? Ja, also ich habe schon Blicke geerntet, wo die Leute sich, also wo man aus den Blicken heraus lesen konnte, wo sie sich gefragt haben, wo kommt der denn her? Wie gehört der dazu oder so? Aber direkt angesprochen hat mich noch niemand. Aber das Personal in den Trauerhallen, die müssen dich doch längst alle schon kennen. Die kennen mich, ja. Nicht nur davon, sondern am Nachmittag, dann fahre ich auch öfters mal zu Beerdigungsinstitute hin und lasse mir deren Ausstattung so zeigen. Also was sie an Särgen haben oder Bettdecken, Kissen, was es alles dazugehört. Und da habe ich dann auch schon mal, man kann sagen, so richtige Besuche gemacht und mir das angeschaut. Denken die denn nicht oder vermitteln dir die nicht, dass die dich nicht ernst nehmen? Also die erste Zeit nicht. Jetzt tun sie mich mehr oder weniger ignorieren. Mhm. Weil die erste Zeit bin ich ja auch so aufgetreten, als ob ich selber jemanden mhm. verloren hätte, und dementsprechend habe ich dann gesagt, ich möchte ganz gerne mhm. sagen, was weiß ich, für meinen Vater oder für Mutter oder für jemanden aus dem näheren Umkreis haben, und möchte mir dann Modelle mhm. anschauen, ob sie mir da mal was zeigen könnten. Ja. So, und Frank, wenn du so einen Beerdigungstag hinter dir hast, dann gehst du nach Hause in das Zimmer im Eigenheim deines Bruders. Hm. Und dann, wie fühlst du dich dann? Ach, dann, wie ich mich fühle, ja, wie soll ich sagen? Also irgendwo fühle ich mich unheimlich gut und erleichtert, weil ich dann irgendwie ein gutes Gefühl habe, dass ich doch meinen Eltern wieder irgendwie näher komme. Das war aber ein Knacken. Das ist dein Handy, glaube ich, Frank. Das kann sein. Meins ist nämlich ausgeschaltet. Es hat immer mit deinen Eltern zu tun, mit deinen verstorbenen Eltern. Ja. Immer. Mhm. Mhm. Machst du sonst noch was in deinem Leben nebenher? Ist das Ganze, dreht sich alles um Trauer, um Friedhof, um Beerdigung? Es hat sich in den letzten Jahren dahin bewegt. Mhm. Jetzt rufst du hier bei mir an und erzählst das. Mhm. Erzählst du das so als skurriles Phänomen, mein Hobby ist auf Beerdigungen gehen, oder hast du in irgendeiner Weise doch Probleme damit und denkst, da stimmt was mit mir, mit Frank stimmt da was nicht? Also ich nehme an, dass ich den Tod von meinen Eltern nie richtig verwunden habe, mhm. und nie richtig verarbeitet habe, und versuche da irgendwie jetzt, weil ich auch mit meinen Geschwistern nie großartig darüber gesprochen habe, mhm. und auch sonst niemanden so habe, weil sich eben durch mein Hobby die ganzen Freunde und Bekannten doch ziemlich zurückgezogen mhm. haben, das doch nochmal aufzuarbeiten, beziehungsweise darüber wegzukommen und so. Also Frank, ich kann dir so als Rückmeldung von meinem Eindruck nur sagen, dass ich glaube, dass etwas gravierend nicht in Ordnung ist mit dir und bei dir. Ich glaube, dass man da keine großen psychologischen Kenntnisse haben muss, um das beurteilen zu können. Dein ganzes Leben ist ja aus dem Lot geraten quasi. Du arbeitest nicht mehr, du hast vermutlich auch keine Freundin oder eine Beziehung. Vermutlich auch keine Freunde. Einen einzigen, aber mit dem oder bei dem ziehe ich mich jetzt auch immer mehr zu. Siehst du? Also im Prinzip ist alles unnormal geworden bei dir seit 7, 8 Jahren. Ausgelöst vermutlich durch den Schock, der Tod deiner Eltern. Und ich kann dir wirklich nur dringlichst raten, dich mit einem Fachmann zusammenzusetzen. Ja. Und ich möchte dir auf jeden Fall gleich anbieten, dass du mit meinem Psychologen redest, nach unserem Gespräch jetzt gleich. Möchtest du denn so weiterleben? Möchtest du bis ans Ende deiner Tage, vielleicht noch 40 Jahre, jeden Tag dreimal auf eine Beerdigung gehen? Das weiß ich nicht, da bin ich mir im Augenblick nicht im Klaren. Das ist doch Wahnsinn. Du lebst ja nur noch von dem Tod. Ja, und im Prinzip ist ja auch mein sehnlichster Wunsch, selbst so schnell wie möglich dahin zu kommen. Also ich habe dementsprechend auch schon ziemlich viel Vorbereitung gemacht. Also Ach, schau mal, wie schlecht muss es dann einem gehen, wenn man so sehr in diese Welt sich hineinsehnt. Du hast gar keinen Spaß mehr im Leben. Nee, so in dem Sinne nicht mehr. Hast du eine Hoffnung? Eine Hoffnung, ja. Die Hoffnung besteht darin, dass ich mich jetzt das erste Mal so richtig geöffnet habe. Dass ich dann vielleicht doch irgendwo eine Hilfestellung finde. Wäre es für dich denn ein schöner Gedanke, vielleicht auch wieder ein relativ normales Leben zu führen, mit einer Arbeit, vielleicht einer eigenen Wohnung, vielleicht sogar einer Freundin? Das wäre nicht schlecht. Ich kenne das ja von früher, da war das ja alles so in Ordnung und das lief ja auch alles ganz gut. Alles fing an mit dem Tod der Eltern. Ne? Vorher waren Beerdigungen und Friedhöfe kein Thema für dich. Nein, nicht so groß. Also wie gesagt, wenn man mal von dem Film so absieht, aber das ist ja dann... Ja. Also Frank, wir machen das mal so. Du redest bitte jetzt mit meinem Psychologen, mit dem Ferdinand. Ich hoffe, dass der Ferdinand dir, ich bin sicher, ein paar sehr konkrete Hinweise noch geben kann. Und vielleicht ist dieser Abend jetzt, dieses Gespräch, ein Auftakt für ein neues Leben, dass du neue Dinge machst und dass ein bisschen was in die Gänge kommt bei dir. Ich würde es dir von Herzen wünschen, denn das ist kein Leben, was du da führst. Ja, das ist wirklich kein Leben. Das ist Finsternis und Trostlosigkeit eigentlich. Das sehe ich auch so. Leg mal bitte auf. Ja. Und wir, das heißt der Ferdinand, ruft dich gleich zurück. Gut. Alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. 1.29 Uhr und 50 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Die Sekunde, 1.31 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, unser schönes Thema, ich kann's nicht lassen. Ich möchte mit euch darüber plaudern, was ihr so alles nicht lassen könnt. Was habt ihr so für Angewohnheiten oder... Ach, vielleicht auch ernstere Sachen, wo ihr sagt, ich kann das einfach nicht lassen. So, ihr Lieben, bevor es weitergeht, möchte ich euch Auszüge von einem sehr netten Brief vorlesen, den ich bekommen habe, von einem 13-jährigen Fan, nämlich von Felix. Hallo Felix. Der Felix nimmt sich diese Sendung jetzt auf und hört sie morgen früh. Also guten Morgen, Felix. Schön, dass du mir geschrieben hast. Vielen Dank. Ich lese mal so ein paar Auszüge aus dem Brief vor. Er schreibt, hallo Domian, auch nochmal von mir herzlichen Glückwunsch zu deiner 1000. Sendung. Liegt nun schon ein bisschen zurück, aber dennoch freue ich mich natürlich sehr. Vielen Dank. Natürlich, schreibt Felix weiter, ich habe einen Kribbel in der Nase, das Gefühl, dass ich mal zu niesen muss. Natürlich habe ich mir auch dein neues Buch, auf dem Cover bist du ja mit Pfeil in der Brust abgebildet, gekauft. Es ist wirklich ein beeindruckender Tageseinblick. Jetzt hat man irgendwie einen anderen Einblick in die Sendung Domian, ein sehr schönes Buch. Dann macht Felix noch viele Themenvorschläge, auf die ich gerne sicher mal zurückgreifen werde. Und dann schreibt er, ich will auf eine der letzten Sendungen zurückkommen. Du hattest nebenbei in einem Gespräch erwähnt, dass du noch keinen Gruppensex gehabt hättest. Aber in deinem Buch mit Hella von Sinnen steht, dass du deinen ersten Gruppensex mit 7 Jahren hattest. Ja, Felix, das stimmt in der Tat. Und ich weiß gar nicht, auf was du dich da beziehst. Habe ich das so gesagt? Also wenn ich so gesagt habe, dann habe ich das irgendwie anders gemeint. Natürlich hatte ich mit 7 Jahren meinen ersten Gruppensex. Das ist auch wirklich, wirklich verbrieft und stimmt. Und Felix fragt weiter, wie kommt man eigentlich dazu, Gruppensex zu haben? Ich wusste mit 7 noch nicht mal, was Sex ist. Jetzt kann ich dir natürlich leider hier nicht, vor allen Dingen, da du erst 13 Jahre bist, sagen, wie man das arrangiert. Das musst du dann schon selber machen. Übrigens, schreibt er hier weiter, da ich deine Sendung höre, bekommt man manche Geräusche etwas besser mit als durchs Fernsehen, glaube ich jedenfalls. Ich höre sehr oft deinen Stuhl quietschen. Das ist nicht schlimm, aber etwas stört es schon. Kannst du dir nicht mal einen neuen Stuhl kaufen? Also mit dem quietschenden Stuhl. Ja, stimmt wirklich. Der quietscht ein bisschen. Guter Hinweis, Felix. Ich werde dem Fernsehdirektor mal schreiben, ob er uns mal einen neuen Stuhl spendiert. Und dann formuliert der Felix ja weiter. Domian, du bist ein kleines Vorbild für mich. Ich wünsche dir und deinem Team, dass hinter dir steht, noch viele weitere Sendungen, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr. Bis dahin, dein Fan Felix. Vielen lieben Dank, Felix. Dir auch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. So war ich mit 13 noch nicht drauf. Obwohl ich mit 7 schon, naja. Marcel ist jetzt dran. Marcel ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Morgen, Marcel. Dein Thema. Ich rufe nochmal zu dem gestrigen Thema an. Ich habe einen Unfall überlebt. Ja. Ich war auch schon länger in der Leitung, aber dann ist die Sendung doch ziemlich schnell vorbeigegangen. Du hast ja auch einen guten Gesprächspartner zum Schluss gehabt. Also bei mir war es gewesen, ich habe einen Unfall überlebt. Ich bin vom Zug angefahren worden. Mhm. Nach einer ganz guten Geschichte. Wie alt warst du da oder wie lange ist es her? 4 Jahre. 4 Jahre. 96 war das. Da war ich 21. Da waren wir auf einer Geburtstagsfeier gewesen. Und da ist irgendwann der Alkohol ausgegangen. Dann sind wir von da aus zur Tankstelle gelaufen. Und da sind dann verschiedene Dinge vorgefahren, nachdem wir uns dann etwas schneller entfernen mussten. Auf jeden Fall, um dann auf den Punkt zu kommen, sind wir eine Abkürzung gelaufen, sind dann auf den Schienen gelandet. Ja, und dann haben meine beiden Kollegen, mein Schwager und der Kollege, sich dann auch ein bisschen geprügelt. Ich wollte dann zwischenzeitlich auch mal dazwischen gehen. Und was mir aber nicht gelang. Und er versucht uns auch die ganze Zeit dann von den Schienen abzubringen. Mensch, kommt hier runter, weil der konnte noch ein bisschen klar denken. Wir hatten schon ein bisschen zu viel getrunken. Ja, und dann kam das Thema irgendwann auf mit einer Mutprobe, mit einer Wette. Wenn denn jetzt der Zug kommen würde, was wir dann machen würde und wer dann wohl am nächsten stehen bleiben würde. Ja. Und es lief dann so aus, derjenige, der dann zuerst runtergeht, der hätte dann am nächsten Tag zurückgehen müssen. Zu der Tankstelle sich da entschuldigen, weil wir haben die Kasten ja auch mitgenommen, ohne zu bezahlen, um die Sache dann aus der Welt zu schaffen. Ja. Es ist dann aber ein bisschen anders verlaufen, als wir uns gedacht haben, weil dann ist es so wirklich gekommen. Ja, und weil ich also von Datum dann noch weiß, war einfach nur, wie der Zug kam. Was war das für ein Zug? War das ein IC oder ein sehr schneller Zug? Ein Güterzug. Ein Güterzug. Der war auf der Durchreise, also der war auch ein bisschen schneller. Ja, das Ende vom Lied war, der hat dann meinen Schwager erwischt. Der ist dann zerfetzt, also der ist auch gestorben nach meinem Unfall. Und ich bin dann nächstes Mal dann knapp 2 Wochen später das erste Mal wach geworden. Lag dann im Klinikum. Ihr wart zu dritt, ne? Wir waren zu dritt, ja. Und der dritte? Der war dann halt ein bisschen abseits, der stand ein paar Meter dann von den Schienen weg. Dem ist nichts passiert? Dem ist nichts passiert. Sein Schwager ist tödlich verunglückt dabei? Ja, der ist dabei tödlich verunglückt. Und du bist was ich allerdings nicht wusste. Ich war auch ziemlich verwirrt durch ein künstliches Koma, das mich nachher noch gelegt und die ganzen Medikamente habe. Auch mal zu meiner Frau gesagt, so kommt er nicht mal zu Besuch. Und aber aus psychologischen Gründen und einfach damit sie mich erstmal über den Punkt kriegen, soll ich davon von all dem erstmal nichts wissen. Ist klar. Sag mir mal nochmal, wie betrunken wart ihr? Relativ, ich sag mal, viel, ja. Viel. Das heißt, du kannst dich, ich denke ja immer, wenn man solche Geschichten hört, man hat doch noch genügend Zeit, von den Schienen runterzuspringen. So ein Zug ist ja nicht in einer Sekunde da. Eben, das denkt man auch. Ich habe mir danach auch immer wieder gefragt, wir haben es auch nochmal dahingestellt, also gegenüber von der Brücke jetzt nicht wieder direkt da drauf und es ist auch eine gerade Strecke von ein paar hundert Meter und man hört ihn sogar schon, bevor man überhaupt sieht. Und selbst wenn man dann sieht, dauert es immer noch über 2 Minuten, bis er an der Stelle erstmal durchfährt. Ja, ja. Aber ihr wart betrunken, insofern kann man sich das vielleicht erklären, dass ihr da nicht richtig reagiert habt. Hast du denn in Erinnerung noch so dieses Bild, der Zug fährt auf mich zu? Bist du, hast du noch irgendeinen Satz machen können, oder wie? Ich habe noch versucht, an der Seite zu gehen, aber wie schon gesagt, gerade mit dem Reaktionsvermögen, das war dann nicht mehr so. Das war auch, hört sich vielleicht minutenlang an, aber das ist ein Bruchteil einer Sekunde mal gewesen sein. Ich habe dann auch gesehen, wie er erwischt worden ist. Aber der Schwager. Ja, aber in dem Moment, ich stand da ein paar Meter abseits, hatte mich dann auch schon erwischt. Wie schwer warst du verletzt? Was hattest du? Ja, also von den Knochen, wo ich mir nicht, wenn ich sie einzeln alle auf dem Wand, weit über 20. Und ich musste nachher auch, also ich war erst auf der Intensivstation, dann auf der normalen Station, nach ein paar Wochen, dann musste ich auch noch in der Reha-Klinik, danach auch noch längere Zeit im Rollstuhl sitzen. Also die Beine, die waren komplett zertrümmert, da waren mehrere Brüche. Das rechte Bein war unten halb abgerissen, da waren offene Brüche, Trümmerbrüche. Hat man das Bein wieder annähen können? Also Das haben sie dann gekonnt. Das war zwar weit über ein Jahr gedauert, bis ich dann halbwegs eigenständig wieder die ersten mehr rechte oder schlechte Schritte machen konnte damit. Und ich habe danach auch noch mehrere Operationen gehabt, um Verschiedenes wieder rauszuholen, die Marknägel, die Schrauben und Platten in den Füßen. Vollkommen zertrümmerte Beine. Wie war mit den Lungen? Waren die Lungen beschädigt? Die inneren Organe? Da wollte ich ja gerade sagen, mit den Beinen, da ging noch, aber der ganze Brustkorb war zertrümmert. Mussten sie dann auch komplett öffnen und dann mit den inneren Organen habe ich eine Herzbeuteltamponade, die Lunge war zerfetzt, die eine Lunge, Milzriss gehabt, die Leber, das war eigentlich. Wenn man sowas hört, ich würde sagen, wenn man sowas hört, kann man eigentlich gar nicht glauben, dass ein Mensch das dann überlebt hat, ne? Konnte auch keiner. Wie lange warst du insgesamt, wenn du alles zusammenrechnest im Krankenhaus? Also die, so ging es 3 Monate, aber die, was nachher immer schwer ging, da war immer wieder rein und die Operation, um die Sachen dann wieder raus. Das war auch das Thema, was dein letzter Gast gestern sagte, besser ist vielleicht manchmal die Sachen drin zu lassen, weil halt alles durch die ganzen Hautverpflanzung. Das ist dann sowas, wo man immer wieder ins Krankenhaus muss und immer wieder neue Schmerzen, neue Operationen. Genau. Dann sind 4 Jahre vergangen. Bist du heute schmerzfrei? Schmerzfrei, ja. Bist du? Ja. Gott sei Dank. Kannst du normal dich bewegen und gehen? Normal laufen kann ich alles machen. Ich kann auch gern gegen Fußball treten. Ist kein Problem. Ist zwar noch taub an der Stelle, aber wird auch so bleiben. Aber ich habe keine Probleme ganz normal. Also wenn du mich jetzt sehen willst, du willst nicht auf die Idee kommen, dass es wirklich so war. Und musst du auch sonst auf irgendetwas Rücksicht nehmen? Also, dass du dich nicht so sehr anstrengen darfst oder das Herz nicht sehr belasten darfst, die Lunge nicht? Schwerheben. In der Brust, ja, da sind auch noch verschiedene Metallstifte drin. Die bleiben auch drin, weil die kann man nicht mehr rausholen. Weil dazu müsste ganz viel aufgelegt werden und das geht auch. Der andere, der unverletzt geblieben ist, wie hat sich das Verhältnis zwischen euch verändert danach? Gar nicht mehr. Nie wieder ein Wort miteinander gesprochen. Nie mehr. Warum nicht? Warum nicht? Schuldbekenntnisse, ich weiß es nicht, warum er, warum nicht ich, hätte ich ihn verhindern können. Aber du gibst ihm nicht die Schuld, dass er euch angestachelt hat. Ihr seid im Prinzip alle drei gleich schuld. Ihr seid alle drei gleich schuld. Ja, er noch nicht mal so. Im Gegenteil, er hat noch versucht, uns davon abzubringen. Hat er dich denn im Krankenhaus nicht mal besucht? Nein, definitiv nicht. Warum nicht? Was mag dahinter stecken? Ich sag mal so, es ist auch ein Kerl wie ein Baum, aber da muss man dann natürlich auch erstmal leben können, umgehen können, damit lernen. Ich weiß nicht, ob er heute kann, aber. Aber wer war im Prinzip damals schon ein Freund von dir? Oder ein guter Kumpel. Bekannter. Na gut, ja. Und obwohl 4 Jahre vergangen sind, kein Kontakt mehr miteinander. Nein. Wie hat dich, das ist glaube ich immer eine ganz, ganz entscheidende Frage, wenn man sowas erlebt hat, wie hat es dich verändert, dieses Unglück? Ja, also ich sag mal von meiner Seite her schon ziemlich, nur es ist vieles daran kaputt gegangen, ob es die Beziehung mit der Frau ist, war auch der Bruder von ihm, muss dabei sein, ne? Der jetzt gestorben ist bei der Sache. Ja. Und wir haben auch immer wieder geredet, aber heute schiebt man das ein oder andere, selbst wenn das nicht gewesen wäre, wären darum auseinandergegangen oder aus dem Grund, aber letztendlich habe ich meine Schlussfolgerung also daran nicht. Mhm. Der Bruder, du hast das gerade so mit einem Nebensatz gesagt, ist er sehr entstellt gewesen danach? Hat man dir das erzählt? Ja, also der Zug kam erst nach 400 Metern zum Stehen, weil der Lokführer, der hat auch einen Schock gehabt. Mhm. Nachher versuchen wir in Verbindung mit dem zu setzen, aber das war nicht so gut gewesen. Und bis er auf den Alarm, also sein Nahtverflutter und der Zug zum Stehen kam, letztendlich waren es über 400 Meter. Mhm. Dann auf der Strecke musste die Feuerwehr natürlich die Sachen gleich mal alle wieder einsammeln. Mhm. Also du hast ungeheures Glück gehabt, ne? Mhm. Du bist wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen, kann man so sagen. Du hast viel, viel Schmerzen aushalten müssen, aber bist jetzt wieder fast fit nach so einem schlimmen Vorfall. Wahnsinnige Geschichte, Marcel, wahnsinnig. Ja. Geht dir heute nochmal so ein Stich durchs Herz, wenn du irgendwo eine Eisenbahn, einen Zug fahren siehst? Ja, das geht mittlerweile eigentlich. Ich fahre auch selber noch und also macht mir auch mittlerweile nichts mehr aus, am Bahngleis zu stehen. Mhm. Nur was halt ist, wenn man so Sachen hört wie mit Eschede, sowas und das geht ja noch, das ist vielleicht nicht das richtige Beispiel, aber man liest da schon mal kleinere Sachen. Mhm. Jugendliche mit einem leichtsinnigen Kopf, sag ich mal, über die Schienen gelaufen, abgenommen. Vorgestern war ja noch so eine Sache, ist auch wieder jemand gefunden worden, wo das jetzt nicht so nett war. Und dann macht man sich natürlich doch seine Gedanken. Ne? Ich freue mich sehr, dass es dir wieder so gut geht, Marcel. Ja. Und wünsche dir von ganzem Herzen, dass es auch nie mehr passiert, sowas. Ja. Und alles Gute für deine Zukunft. Ja. Und bei meiner Frau möchte ich nochmal trotz allem bedanken, dass sie mir so gut zur Seite gestanden hat. Okay. Okay, ich wünsche dir und deinem Team noch alles Gute. Danke, Marcel. Mach weiter so. Dankeschön, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Friedhelm ist dran. Friedhelm ist 62. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Dein Thema. Ja, ich habe gerade meinen dritten Geburtstag gefeiert, obwohl ich schon 62 bin. Deinen dritten Geburtstag? Ja. Das deutet auf Dramatik hin. Ja, das ist richtig. Also ich bin am 3. Dezember 1997 habe ich also praktisch in letzter Sekunde ein Spenderherz bekommen. Ein Spenderherz bekommen? Ja. Voriges Jahr. 97. Herz mit 97. Mhm. Nachdem mir die Ärzte am 27.11. erklärt hatten, dass mein Herz auf eine schiefe Ebene geraten sei, dass es nicht mehr aufhalten könnten und ich müsste damit rechnen, dass ich jeden Tag sterben könnte und 1997 nicht mehr mit dem Herzen überleben könnte. Mhm. Sie hätten kein Herz und bekämen auch kein Herz. Sie könnten mich auch nicht auf die Nummer 1 der Transplantationsliste setzen, weil ich erst knapp 2 Monate drauf stand. Mhm. Mhm. Und das war wie ein Todesurteil und ich habe 2 Stunden nicht gewusst, was ich machen sollte. Und dennoch gab es diese wundersame Fügung, dass du dann am 13. Dezember 97 dieses Herz bekommen hast. Richtig. Ich bin also dann am 27. November noch nach Hause gefahren, weil ich gedacht habe, das ist sowieso jetzt sinnlos und bin auch nach Hause gekommen, lag aber am nächsten Tag schon wieder im Krankenhaus und bin dann einmal umsonst mit der Tütata nach München geholt worden. Wo aber dann nichts mehr gewesen ist, weil das Herz nicht gut genug war. Und dann bin ich aber auch zum Glück da geblieben. Und siehe da, eine Woche später kam dann noch einmal ein Herz, das auch dann wunderbar gepasst hat. Das war also der erste Geburtstag, ist klar, das ist der erste Geburtstag. Das war der zweite Geburtstag, 97. Wann war der dritte Geburtstag? Heute ist der dritte nach der Operation. Ach so, rechnest du das? Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja. Jetzt verstehe ich. Ja. Nach 3 Jahren Herz transplantiert, bist du heute fit, würdest du so sagen? Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Ja? Ja, ganz sensationell. Ich habe also niemals bisher eine Abschussung gehabt. Ich war gerade diesen Monat nochmal zur Jahresuntersuchung und es ist alles hervorragend. Wie lange hat das damals gedauert nach der Operation? Es ist ja, man sagt heutzutage, ist es schon fast Routine, aber es ist natürlich ein irrsinnig großer Eingriff nach wie vor. Und kompliziert auch. Wie lange hat es gedauert, bis du dann wieder so einigermaßen auf die Beine kamst? Am 13. Dezember war es? Wie lange hat es gedauert? Ich muss also sagen, dass ich vor dieser Operation keine Angst hatte, Denn man weiß in diesem Moment im Grunde genommen alles und es ist tatsächlich eine Routineoperation. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass ich nach vermeintlichen 10 Minuten geweckt worden bin und man hat gesagt, also Sie sind wieder gesund und so in etwa war es auch. Also die 2 Tage auf der Intensivstation, die waren noch sehr unangenehm, mhm. weil ich da überall Schläuche hatte und nicht sprechen konnte und ach, so weiter. Dir kam das nur so vor wie 10 Minuten? Mir kam das nur vor. Natürlich viel länger. Ungefähr 3,5 bis 4 Stunden. Ja, bei mir kam es so vor. Ne? Mhm. Und nach sage und schreiben, am 10. Tag nach der Operation sind die Klammern entfernt worden und ich bin auf eigenen Füßen in die Reha gegangen. Ach. Ja. Und ab da ging das also ständig bergauf. Die ersten Wochen, fühlt man das schon mal so mit der Hand an das Herz und man spürt es klopfen und denkt, das ist ein anderer Mensch eigentlich. Ja, das ist richtig. Also ich habe ja vorher überhaupt keinen Herzschlag mehr gespürt, weil das Herz ganz, ganz schwach war. Mhm. Und das hat man also richtig dann schlagen gehört. Mhm. Nicht? Und man macht sich dann natürlich Gedanken über den Spender und woher das kommt und so weiter. Aber war dir das für ein Mal irgendwie so zwischenzeitlich unheimlich, dass ein fremdes Organ in deinem Körper ist? Ja, in den ersten Wochen ist das schon ein bisschen unheimlich mhm. und unangenehm, daran zu denken. Aber ich muss ehrlich sagen, später habe ich das verdrängt mhm. und ich bin natürlich dem Spender und den Angehörigen unheimlich dankbar. Aber du weißt natürlich nicht, wer es ist, ne? Ich weiß nicht, wer es Nein. ist. Ich will es auch nicht wissen, ich möchte es auch nicht wissen. So, du hast gesagt, dass du nach 10 Tagen dann schon alleine da rumliegen konntest. Ja. Das heißt, Weihnachten 1997? Ja, habe ich bereits in der Reha-Klinik verbracht. Und es ging dir recht gut. Und mir ging es recht gut, ja. Die nächsten Jahre dann so bis heute, würdest du sagen, dass du fast normal lebst oder gibt es doch Einschränkungen? Ja. Nein, ich versuche also ganz normal zu leben. Also ich habe sensationellerweise, ich habe nach 3 Monaten habe ich wieder ein Tischtennis-Meisterschaftsspiel gemacht, weil ich mehrere Tischtennisspieler bin. Das ist ja toll. Und nach 5 Monaten habe ich deutsche Meisterschaften für Transplantierte mitgespielt und Wahnsinn. Titel geholt. Wahnsinn. Mittlerweile Weltmeisterschaften und so weiter. Moment, es gibt eine deutsche Meisterschaft von Transplantierten? Für Transplantierte. Das ist ja schön, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Die meisten sind natürlich nierentransplantiert, aber es gibt auch Herztransplantierte, die mitmachen. Ne? Und es gibt auch Weltmeisterschaften, also nächstes Jahr sind wir in Japan, in Kobe. Mhm. Also du bist richtig rundherum einsetzbar. Ja, einsatzfähig. Total einsetzbar. Muss man viele Medikamente nehmen, wenn man transplantiert wurde? Ja, am Anfang sind es also sehr viel, das muss ich sagen. Und mittlerweile sind es also 7 pro Tag und das ist also erträglicher. Mhm. Es gibt natürlich ein paar Einschränkungen insofern. Ich gelte zwar als Herz gesund, aber ich bin natürlich anfälliger gegen Erkältung. Mhm. Und wenn ich mir mal eine eingefangen habe, dann dauert es sehr lange, bis ich die überwunden habe. Ach so. Ja? Mhm. Hat man da Angst, dass diese Erkältung dann vielleicht irgendwie aufs Herz schlägt? Ja, man hat schon ein bisschen Bedenken. Wenn irgendwas ist, hat man gleich Bedenken. Natürlich, ja. Verständlicherweise auch. Ja. Kann man so eine Prognose machen, wie lange du dieses Herz behalten wirst können? Kannst du damit jetzt uralt werden oder stößt der Körper irgendwann nach 10, 15 Jahren das Herz doch ab? Nein, man sagt also, die ersten 2 Jahre sind die gefährlichsten. Das erste Jahr ist das gefährlichste, das zweite ist auch noch gefährlich. Mhm. Und ab dem 5. Jahr sagt man, kann es Open End sein. Open End. Ja. Und du bist jetzt im 3. Jahr und es ist gut gegangen. Also die Chancen stehen verdammt gut, ne? Dass du 102 Jahre alt werden wirst mit diesem Herzen. Das hoffe ich, ja. Mann, 3. Geburtstag. Ich gratuliere nachträglich recht herzlich. Dankeschön. Und hoffe, dass wir dir noch ganz oft gratulieren können. Ja, Peter. Ich wollte auch allen Mut machen, die vor so einer Entscheidung stehen. Ja. Wenn man das erste Mal hört, dass man transplantiert werden soll, ist das also ein furchtbarer Schock. Und man muss sich also sehr lange an den Gedanken daran gewöhnen. Aber es ist zwar der richtige Schritt, also absolut. Und ich kann nur jedem raten, dass er das durchstehen soll. Ja. Ich wünsche schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, ich dir auch. Dankeschön. Ja, tschüss, Rita. Tschüss. Günther, 53, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Günther, was ist dein Thema? Ich rufe auch wegen zu dem Thema an von gestern. Ja. Und zwar bin ich im Juni 1996 am Darm operiert worden. Mhm. Ich hatte Divertikulitis. Was ist das? Das sind Auswucherungen im Darm. Mhm. Die hatten sich entzündet und da waren einige von geplatzt, also perforiert. Mhm. Und da lief dann der ganze Mist im Bauchraum spazieren. Oh. Und ich hatte unsägliche Schmerzen gehabt, bin unter unsäglichen Schmerzen ins Krankenhaus gekommen. Also quasi haben sich die Darmwände geöffnet. Ja. Profan gesagt, ne? Ja, perforiert, also aufgeplatzt. Ja. Ne? Mhm. Und ich hatte Gott sei Dank einen Arzt gehabt, der das sofort diagnostiziert hat in der Notfallaufnahme. Mhm. Und bin dann auch sofort notfallmäßig operiert worden. Mhm. Ich, dabei ist festgestellt worden, bei 4,5-stündigen Operation, dass ich, wenn ich eine halbe Stunde später gekommen wäre, tot gewesen wäre. Mhm. Weil der Bauch schon sich anfing zu entzünden. Mhm. Es hätte vielleicht nur noch eine Möglichkeit gegeben, dass man mich hätte in einem künstlichen Koma gelegt, den Bauchraum geöffnet hätte über längeren Zeitraum und dann jeden Tag mehrere Male sauber gemacht. Mhm. Das wäre dann die Möglichkeit gewesen, um zu überleben. Aber das war Gott sei Dank nicht so. Man hat mir dann 30 Zentimeter von dem Darm aus dem Sigma-Bogen rausgenommen. Ja, ja. Und hat mir dann einen künstlichen Darmausgang gelegt. Mhm. Bis heute. Und den habe ich bis heute nicht akzeptiert. Ah, ja, du redest auch etwas mit einer beladenen Stimme, sage ich das mal so. Ja, meine Ehe ist dadurch gestern kaputt gegangen. Gestern kaputt gegangen? Ja. An den Folgen dieser Erkrankung. Also es überwiegt jetzt nicht die Freude, dass man dir das Leben gerettet hat damals, sondern eigentlich überwiegt doch die, ja. Man kann so sagen, dass ich hatte gestern schon gewartet, war in der Warteschleife bei dir drin. Ja. Dass diese Warterei und diese Themen, die da angesprochen worden sind, mir gestern das Leben gerettet haben. Auch nochmal. Das Leben gerettet haben? Gestern umgebracht. Nachdem das, was du bei uns gehört hast, das hat dir das Leben gestern gerettet? Ich bin danach ins Bett gegangen und... Weil du gehört hast, dass es anderen noch viel schlimmer geht? Richtig, ja. Und gestern war das Drama mit deiner Frau auch? Ja, gestern hat mir meine Frau eröffnet, dass sie mir, dass sie sich scheiden lassen möchte. Nach wie vielen Jahren? Nach 13 Jahren Ehe. 13 Jahre Ehe. Und du meinst, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen ihrer Entscheidung jetzt und der Krankheit? Ich bin durch die Stoma-Erkrankung bin ich, oder durch das Stoma bin ich, was ich nicht akzeptiert habe, bin ich psychisch krank geworden. Mhm. Das heißt, ich kann nicht mehr rausgehen. Mhm. Ich habe mich gehen lassen, 3 Jahre. Meine Frau hat mich fast 3 Jahre gewarnt. Immer wieder, tu was dran. Ich habe es immer wieder verschoben, habe es auf die lange Bank geschoben. Mhm. Und, also ich hatte, wie soll ich das sagen? Ich bin dick geworden, ich habe zugelegt, unheimlich. Mein Lebensweg war die letzten Jahre, kann man sagen, vom Bett aufgestanden, im Badezimmer rein, gewaschen, auf der Couch, abends von der Couch aus wieder ins Bett. Mhm. Mit 53 Jahren? Mit 53 Jahren, ja. Hast du nach der Krankheit damals 96 deinen Beruf aufgeben müssen? Ja, ich bin mittlerweile, Erwerbs- und Fähigkeitsrente bekomme ich. Mhm. Was hast du gemacht, beruflich vorher? Ich bin in Pforten und Wachdienst der Kölner Uniklinik gewesen. Ah ja. Mhm. Die Krankheit als solche ist, kann man das sagen, ist im Griff oder besiegt? Die Krankheit ist besiegt. Die Krankheit ist besiegt, das heißt aber, was dir so zu schaffen macht, ist der künstliche Darmausgang. Die Nachwirkung davon. Die Nachwirkung. Und es gibt keine Chance, dass der künstliche Darmausgang wieder rückverlegt wird? Doch. Die Chance hätte nach einem Jahr bestanden. Ich hatte aber in diesem Jahr hatte ich einen furchtbaren Albtraum gehabt über diese Operation. Da wird ja wieder der ganze Bauch aufgeschnitten. Mhm. Das hat mir damals, wie ich operiert worden bin, nicht ausgemacht, weil ich Schmerzen hatte. Mir sollte geholfen werden. Mhm. Ich bin dann in den OP reingekommen, da habe ich nichts mehr mitgekriegt. Mhm. Jetzt bin ich aber bewusst, soll ich jetzt auf diese Operation zu gehen, habe dann geträumt, dass ich sterbe bei der Operation. Und da hat sich bei mir was im Kopf festgesetzt. Ich hatte unheimliche panische Angst davor. Und hast es dann nicht machen lassen? Und habe es nicht machen lassen bis jetzt. Ich habe zweimal versucht, bin zweimal im Krankenhaus gewesen in Köln und habe dann immer wieder abgebrochen. Aber rein theoretisch besteht heute die Möglichkeit immer noch? Ja. Und ich setze jetzt alles dran. Ich bin jetzt am Kämpfen dafür, dass ich... Also ich fange jetzt an, dass ich... nicht jetzt, um meine Ehe wieder zu retten, sondern jetzt für mich was zu tun. Günther. Ich weiß, dass jetzt Zeit ist, dass es kurz vor 12 ist. Da was dran zu tun. Genauso sehe ich es aber auch. Wir wollen mal das Positive sehen. Du hast eine sehr schwere Krankheit, die dir auch beinahe das Leben gekostet hätte. Die ist, man hat dich gerettet. Du hast sogar die Chance, jetzt diese zugegebenermaßen große Unannehmlichkeit eines künstlichen Darmausgangs wieder rückgängig machen zu können. Ja. Und du hast die Chance, wenn du dich jetzt darum bemühst, und wir können dir vielleicht gleich auch noch ein bisschen behilflich sein, dir auch so ein bisschen seelischen Beistand zu holen. Das heißt, dass du zu einem Psychologen gehst. Ich bin bei einem Psychologen. Du bist bei einem Psychologen? Jetzt, ja. Seit wann? Ich habe Anfang des Jahres bin ich da hingegangen, habe mich darum bemüht, habe das dann aber auch aus Gesundheitsgründen wieder sein gelassen, weil auch Ich habe keinen Führerschein. Wir wohnen hier ziemlich außerhalb auf dem Land. Wir haben kaum Busverbindungen. Und ich bin auf das Fahrzeug von meiner Frau angewiesen gewesen. Meine Frau wurde dann auch krank. Hatte dann die Gebärmutter rausgenommen gekriegt in Mitte des Jahres und so weiter. Und war dann längere Zeit ausgefallen. Und dann ist das alles also quasi den Bach runtergegangen mit diesen Therapeuten. Und ich habe ihn heute wieder angerufen und habe mit ihm lange gesprochen. Und wahrscheinlich fährt sich ja meine Frau noch mit. Sie wollte sich das noch überlegen. Wir haben nächste Woche habe ich wieder einen Termin bei ihm. Also es hört sich alles gar nicht so ganz schlimm an. Ja, für mich ist es schlimm. Natürlich ist es für dich schlimm. Die Situation, in der ich stecke. Günther, das will ich gar nicht runterreden. Natürlich ist es schlimm, aber es ist nicht hoffnungslos. So meine ich das. Nein. Ne? Man kann noch was tun. Es kann wieder bergauf gehen. Ja, ich werde jetzt was tun. Es geht nicht anders. Ne? Ich will weiterleben jetzt und... auch für mich hat eine Lebensqualität. Wie siehst du das denn jetzt mit deiner Frau? Hast du den Eindruck, wenn deine Frau wirklich mitbekommt und glaubwürdig mitbekommt, dass du jetzt was verändern willst, meinst du, dass es eine Chance gibt für die Ehe? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, dafür ist zu viel vorgefahren gewesen und so weiter. Die hat zu viel mitgemacht mit mir. Ich habe mich, ich habe mich richtig gehen lassen. Warum hast du das gemacht? Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Da war irgendwie eine psychische Blockade im Kopf und ich weiß es nicht. Ich habe Angstzustände gehabt, ich konnte nicht alleine sein. Wir haben uns extra einen Hund angeschafft, dass ich mit dem Hund rausgehen konnte. Die letzte Zeit habe ich das auch gemacht. Dass ich wenigstens etwas raus kann. Das Einzige, was ich machen konnte, war, ich konnte stundenlang mit meiner Frau im Auto fahren. Da hatte ich keine Probleme gehabt. Da fühlte ich mich sicher. Und alles. Ne? Wie ist denn jetzt im Moment, sie hat es dir gestern gesagt, wie ist denn die Stimmung jetzt bei euch zu Hause? Ja, gedrückt. Ne? Gedrückt. Mies. Ne? Aber weißt du, was ich trotzdem ganz toll finde von dir und bei dir, dass du jetzt trotz der ganzen Misere, dass deine Frau dich wahrscheinlich verlassen wirst, dass du heute schon initiativ warst und den Psychologen wieder angerufen hast. Und selbst die Entscheidung getroffen hast, es muss jetzt was passieren. Ja, die habe ich heute Nacht gefällt. Finde ich absolut respektabel und richtig und toll, Günther. Du hast zwar einen Psychologen, aber wenn du möchtest, kann ich dir gerne auch noch ein kurzes Gespräch oder auch ein längeres Gespräch. Leute, das Telefon hier wieder und dann wird meine Frau wieder wach und so. Wie lange dauert das denn? Ich weiß nicht, ob er gerade beschäftigt ist. Also es kann 10 Minuten vielleicht dauern oder so. Ja, ist gut. Sollen wir es machen? Ja, dann warte ich so lange. Dann soll der mal kurz anläuten hier. Genau, so machen wir das. Ich bin auch hundemüde. Ich habe nichts geschlafen heute Nacht, also die letzte Nacht und so. Ne? Also er war quasi über 24 Stunden auf. Er wird dich vorziehen. Das werden die Leute, meine Kollegen schon arrangieren. Du legst auf. Beim Warten eigentlich schlafen, ne? Du legst bitte auf. Und ich wünsche alles, alles Gute und gutes Durchhaltevermögen für das, was jetzt alles vor dir liegt noch. Ich danke dir, Thomas. Alles Gute. So, Dankeschön. Ja? Tschüss, Gute. Tschüss, Günther. Gut. So, ihr Lieben, in der Technik war heute Nacht Hans-Jürgen Wilde. Morgen haben wir unser Thema. Ein Thema. Und das Thema heißt, ich kann es nicht lassen. Das ist ja ein Thema mit einem Riesenspektrum, ne? Das können skurrile Angewohnheiten sein, ich will es gar nicht aufzählen. Es können ganz viele Dinge sein. Eine Riesenpalette. Denkt mal drüber nach, was ihr alles so nicht lassen könnt. Ich bin sehr gespannt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir hier im Radio und im Fernsehen. Schöne Nacht. Ciao.